Upražnjenje 3, stranica 210. Fliegen Sie gern mit dem Flugzeug? Bereitet sich die Besatzung auf den Flug vor? Fliegen die Flugzeuge auch nachts? Fühlen sich alle Fluggäste während des Fluges wohl? Begrüßt die Stewardess die Fluggäste an Bord der Maschine? Ist der Beruf der Stewardess romantisch? Lernt die Stewardess viele Länder kennen? Muss die Stewardess Fremdsprachen lernen?